Telekom-Fernsprecher Sonnenallee 115, Ecke Finostraße an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift www.ratatuska.de sowie ein weiterer Aufkleber mit der Aufschrift ein Herz für Antifaschismus, Deutschland, Fragezeichen, Scheiß drauf. Ansonsten, außer einem kleinen Mädchen auf einem ganz süßen Kinderfahrrad, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.